Herzlich willkommen zu dieser Zahnmeditation. Ich freue mich, euch heute auf eine Reise mitnehmen zu dürfen, wenn ihr wollt, wo ihr für eure Zahngesundheit oder vielleicht sogar für einen ganz speziellen Zahn, der momentan Beschwerden macht, oder vielleicht sind es auch mehrere Zähne, die Beschwerden machen, wo ihr für diesen oder diese Zähne etwas tun könnt auf holistischer Ebene. Und zwar mit dieser Heilreise, die mehr ist als eine Meditation. Da fließen viele meiner Erfahrungen aus der Hypnoseausbildung mit rein, aber auch aus meinem holistischen Arbeiten seit einigen Jahren jetzt und mein Wissen um Biophotonen und Quantenmedizin. All das ist Teil dieser Aufnahme, die ihr jetzt gleich hören werdet. Ich bitte euch, euch ein Plätzchen zu suchen, an dem ihr jetzt ungestört sein werdet, entschuldigt, und euch vielleicht sogar gemütlich hinlegt. Also ihr müsst nicht unbedingt sitzen, ihr dürft sitzen, ihr müsst es nicht, ihr könnt auch liegen. Sorgt dafür, dass ihr während der Meditation oder der Heilreise, wie ich es nenne, nicht auskühlt. Also vielleicht nehmt ihr euch einfach eine Decke, macht es euch gemütlich und dann geht es jetzt gleich los. Seid ihr soweit? Dann würde ich sagen, jetzt schließen wir die Augen und starten die Reise. Seid ihr soweit, dann bitte ich euch, eure Augen nun zu schließen und einmal tief ein- und auszuatmen. Atmet mindestens dreimal ein und aus. Und kommt ganz in euch an. Und bei der nächsten Einatmung bitte ich euch, euch vorzustellen, dass ihr über euren Scheitel oder euer Scheitelchakra helles Licht bis in euer Herz hineinatmet. Und dieses helle Licht waagerecht aus eurem Herzen nach außen abatmet. Atmet nun weiter in eurem Rhythmus dieses helle Licht über euren Scheitel in das Herz und aus eurem Herzen in das Feld um euch herum. Lächelt dabei und stellt euch vor, wie ihr euch in eine Blase hellen Lichtes einhüllt. Lass diese Blase ganz hell werden und scheinen und strahlen. Und fühlt einmal, wie es euch in eurem Körper jetzt geht. Fühlt einmal, wie sich euer Herz anfühlt. Schlägt es ruhig und gleichmäßig? Wie fühlt sich eure Atmung an? Fließt sie ganz leicht und wie von selbst? Tastet mal in euren Gedanken eure gesamte Körperoberfläche ab.